haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Der schöne Thomas. Es war einer dieser regnerischen Herbsttage, an denen die Allgemeinpraktiker ihre Sprechzimmer voll hatten mit leichten bis mittleren Depressionen, eingebildeten Schwangerschaften und leitenden Angestellten, die an Verstopfung litten. Mir ging es den Umständen entsprechend gut, auch wenn es einige Überwindung brauchte, um meine neue Klientin zu besuchen. Frau Däuber erwartete mich nämlich auf einem Friedhof. Der Pfarrer hatte schon gesagt, was es zu sagen gab, und im Nieselregen standen nur noch einige Trauergäste, die alle etwas gemeinsam hatten. Schön, dass Sie kommen konnten. Leider haben Sie die ergreifenden Worte des Pfarrers verpasst. Sie hätten Ihnen sicher gefallen. Wie kommen Sie denn darauf? Ich mag keine ergreifenden Worte. Wer liegt denn da unten in der Kiste? Thomas Beutler. Aber alle haben ihn immer nur den schönen Thomas genannt. Verstehe. War dieser Beutler Frauenarzt? Wie kommen Sie denn darauf? Soweit ich das beurteilen kann, sind unter den Trauergästen nur Frauen. Das ist doch zumindest ungewöhnlich. Thomas war ein echter Kavalier. Ein Mann, wie wir Frauen ihn uns wünschen. Thomas hatte alles und er gab alles. Und das hat ihn umgebracht? Nein. Ich bin davon überzeugt, dass irgendein eifersüchtiger Ehemann den schönen Thomas ermordet hat. Thomas wurde umgebracht? Er wurde vom Balkon gestoßen. Schrecklich. Ich möchte, dass Sie den Mörder finden. Aha. Und wo soll ich ihn suchen? Es gibt zumindest einen Ehemann, der Thomas gedroht hat. Vielleicht ist das der Mörder. Sie gab mir die Adresse des Mannes. Ich versuchte noch mit ein paar der trauernden Frauen zu sprechen. Diese brachten aber nur einige Schluchzer und viele Tränen hervor. Meine Klientin hielt sich tapfer. Sie fuhr mich anschließend in ihrem Wagen zurück in die Stadt. Der schöne Thomas war kein Mann fürs Leben. Er wollte alle Frauen glücklich machen. Er war der Typ Mann, dem wir Frauen alles verzeihen. Sie verstehen? Nicht ganz, aber das ist ja auch egal. Ich möchte nicht aufdringlich sein, aber sind die Damen, die wir auf der Beerdigung sahen, alle verheiratet? Mehr oder weniger alle. Sie auch? Nein, ich nicht. Um es gleich vorwegzunehmen, Thomas kümmerte sich nicht um das Alter seiner Geliebten. Er konnte sowohl eine 20-Jährige als auch eine nicht mehr ganz 20-Jährige betören. Verstehe, Sie können mich da vorne rauslassen. Aber das ist doch das Polizeipräsidium. Was wollen Sie da? Die Polizei glaubt nämlich nicht, dass der schöne Thomas ermordet wurde. So etwas hatte ich mir beinahe gedacht. Frau Däuber hielt mir theatralisch ihre Hand hin, als ich mich verabschiedete. Ich winkte ihr zu, während ihre Hand noch immer wie ein kleiner Wegweiser in der Luft hing. Als ich im Gebäude verschwand, hatte sie ihre Hand noch immer nicht gesenkt. Ich kümmerte mich nicht weiter darum. Beutler? Thomas? Nie gehört. Ist das einer dieser Wirtschaftskriminellen, die sich auf den Bahamas eine Sonnenallergie holen? Nein, Beutler war als der schöne Thomas bekannt, ein Frauenheld. Ach so, der! Meine Frau hat sich immer darüber gewundert, was die anderen Frauen an ihm finden. Ihre Frau ist bekannt für ihren ausgefallenen Geschmack. Um es gleich klarzustellen. Es gibt keine konkreten Hinweise darauf, dass dieser Beutler ermordet wurde. Leute fallen nicht einfach so vom Balkon. Beutler hatte allerlei Intus, als er fiel. Alkohol, Tabletten, Kokain, ein bunter Mix, das allein hätte ihn schon umbringen können. Sie haben also nicht wegen Mordes ermittelt. Weshalb sollten wir? Sehen Sie, Maloney, heutzutage muss man europäisch denken. Und wer in Irland, Dänemark oder Griechenland interessiert sich schon für die Frage, ob Beutler ermordet wurde oder ob er von selber auf die Nase fiel? Ich machte mir nichts daraus und besuchte einen der Herren, die nach den Angaben von Frau Däuber als Täter in Frage kamen. Es war ein kleiner, rundlicher Mann um die 40. Er rauchte einen Zigarillo und lächelte mich freundlich an. Der schöne Thomas, ich konnte ihn nicht ausstehen. Ich begriff auch nicht, was meine Frau an dem Kerl so unwiderstehlich fand. Die Polizei geht davon aus, dass der schöne Thomas ermordet wurde. Unsinn, Maloney. Der schöne Thomas wurde als tragischer Unglücksfall beerdigt und damit ist die Sache erledigt. Oder wollen Sie etwa mir einen Mord anhängen? Sie hätten ein Motiv gehabt. Ich bitte Sie. Ich habe eingesehen, dass ich meine Frau vernachlässigt habe. Ich habe ihr gesagt, dass ich sogar ein gewisses Verständnis dafür aufbringe, wenn sie mich betrügt. Und solange sie von ihren Abenteuern keine ansteckenden Krankheiten mit nach Hause bringt, ist mir das egal. Wir sind schon zu lange verheiratet, um noch wegen solcher Kindereien emotional zu werden. Haben Sie von Anfang an von dem Verhältnis Ihrer Frau mit diesem Thomas Beutler gewusst? Nein, aber ich habe es sehr schnell erfahren. Eine andere Frau, ebenfalls eine Geliebte des schönen Thomas, hat mir einen Brief geschrieben. Sie forderte mich auf, meine Frau zur Vernunft zu bringen. Interessant. Und wie hieß diese Frau? Gräuber oder so ähnlich. Däuber. Ja, genau. Kennen Sie die Frau? Wenn Sie mich fragen, hatte die ein weit intensiveres Motiv, als ich es je hätte haben können. Die Frau war in diesen Thomas richtig gehend vernarrt. Sie wollte, dass ich meine Frau von ihrem Thomas fernhielt. Ich bedankte mich bei dem Mann und ging zurück in mein Büro. Es war an der Zeit, über die Motive meiner Klientin nachzudenken. Offenbar hatte sie ein einwandfreies Mordmotiv. Rätselhaft blieb mir jedoch vorerst, was für ein Motiv sie hatte, mir nicht die Wahrheit über ihr inniges Verhältnis zu dem Toten zu erzählen. Ich war noch keinen Schritt weitergekommen, dann fiel mir ein, was in solchen Situationen zu tun war. Ich stand auf und machte zwei Schritte. Es brachte mich auch nicht viel weiter. Meine Klientin ließ sich Zeit und ich wartete eine Zigarettenlänge vor ihrer Wohnungstüre. Dann empfing sie mich und bot mir ein Glas Wasser an. Ich lehnte dankend ab und ging gleich in die Offensive. Ja, ich habe diesen Brief geschrieben. Ich war damals sehr gekränkt. Sie wollten den schönen Thomas also für sich haben? Nein, ich wollte ihn bloß vor Schlimmerem bewahren. Und jede andere Frau ist natürlich schlimmer als Sie, Frau Däuber. So habe ich das nicht gemeint. Thomas war ein bisschen leichtsinnig. Er konnte sich nicht vorstellen, dass seine amorösen Geschichten gefährlich für ihn werden konnten. Wollten Sie ihn vor AIDS schützen, oder was? Nein, vor dem, was ihn dann doch noch ereilt hat. Mord. Thomas hat sich manchmal einen Spaß daraus gemacht, die Frauen bekannter Männer zu verführen. Und so etwas kann ganz schön gefährlich werden. Und Sie wollten ihn schützen, indem Sie diesen Männern brieflich mitteilten, dass deren Gattin ein Verhältnis mit Thomas hatte. Das ist doch völlig hirnverbrannt. Ich habe diesem Herrn Mattis geschrieben, er solle sich besser um seine Frau kümmern. Und er solle nicht auf die Idee kommen, Thomas etwas anzutun. Und ich hatte guten Grund für diesen Brief. Herr Mattis stand nämlich schon einmal wegen eines Mordversuchs vor Gericht. Das war ein Hammer. Ein kleiner zwar nur, aber immerhin. Ich kippte unterwegs zum Polizeipräsidium ein kleines Gläschen, das man bekanntlich in Ehren nicht verwehren kann. Im Präsidium war man noch immer dabei, das Gebäude europataglich zu machen. Eine Putzfrau war mit beiden Händen damit beschäftigt, einen Blocher auf den rechten Weg zu führen. Ich wurde wie immer zuvorkommend behandelt. Sie haben mir gerade noch gefehlt, Maloney. Das habe ich vermutet. Ich liefere Ihnen nämlich einen Tatverdächtigen im Mordfall Beutler. Mordfall? Dass ich nicht lache. Sie sind ja wieder urkomisch, Maloney. Mattis heißt er, stand schon einmal wegen Mordverdachtes vor Gericht. Ein uralter Hut, Maloney. Der Mann wurde freigesprochen. Ich habe erst vor ein paar Stunden die Akte Beutler noch einmal gelesen. Eigentlich ist es gar keine Akte. Mattis hat einen Liebhaber seiner Frau mit einem Ei bedroht und geschlagen. Mit einem Ei? War es wenigstens faul? Nein, aber aus massivem Silber. Mattis erhielt eine Geldstrafe wegen leichter Körperverletzung. Steht in der Akte Beutler etwas über eine Frau Däuber? Seine Ex-Frau? Wie bitte? Beutler war genau 2 Wochen lang mit Frau Däuber verheiratet. Ist 5 Jahre her. Damals ging die Geschichte durch die Klatschspalten. Beutler ist nach 2 Wochen untergetaucht und erst 3 Monate später wieder auf einem Kreuzfahrtschiff gesichtet worden. In den Armen einer 2 Meter großen Tochter eines indischen Sari-Großhändlers. Langsam ging mir meine Klientin gehörig auf die Nerven. Selbstverständlich hatte sie mir nichts von der Heirat erzählt. Offenbar hielt sie es nicht für nötig, Leute wie mich einigermaßen umfassend zu informieren. Bei der Polizei erhielt ich die Adresse eines Mannes, der als Thomas Beutlers bester Freund galt. Er lebte zurückgezogen in einem Bauernhaus und entpuppte sich als Präsident eines mittelgroßen Fußballvereins. Haben Sie Brasilianer im Angebot? Zwei könnte ich noch gebrauchen. Von was reden Sie überhaupt? Sind Sie etwa nicht der Spielervermittler, der mich heute Morgen angerufen hat? Nein, ich möchte eine Auskunft über Thomas Beutler. Beutler? Kenne ich nicht. Bei welchem Verein spielt er? Beim Verein Jenseits Jordan. Er ist tot. Tot? Liegen die Transferrechte etwa noch bei mir? Muss ich ihn in der Bilanz abschreiben oder was? Sie haben wohl in Ihrer aktiven Zeit zu häufig Kopfball gespielt. Thomas Beutler war Ihr bester Freund. Ach so, Thomas. Ja, ich erinnere mich. Wir lernten uns kennen, als unser Verein erstmals um den Aufstieg mitspielte. Eine außergewöhnliche Saison. Damals waren gerade die Schweden hoch im Kurs. Danach kamen dann schon die ersten Südamerikaner. Chilenen. Vielleicht sollte ich einmal gegen den Trend einkaufen. Was glauben Sie? Vielleicht ein Lette oder ein begabter Junge aus Nigeria? Wissen Sie, wo Nigeria liegt? Kannten Sie Frau Däuber? Däuber? Ja. Sie spielte 2 Wochen lang Libero bei Thomas Beutler. Ja, ich erinnere mich. Das war in der Saison, als wir im Cup wegen dieses skandalösen Schiedsrichters ausschieden. Och, eine gefährliche Frau. Sie hat Thomas gedroht, ihn umzubringen, wenn er sie verlässt. Tatsächlich? Ja, ich habe es selbst gehört. Ich war Zeuge. Vielleicht sollte ich es einfach mit einem neuen Trainer versuchen. Könnten Sie mir vielleicht einen neuen Trainer besorgen? Ja, doch, ja. Sie sind ja gar kein Spielervermittler. Weshalb sind Sie eigentlich hier? Entschuldigen Sie, soll ich mich zuerst einmal vorstellen? Ein Spanier. Ein Spanier wäre auch nicht schlecht. Aber teuer. Und unsere Junioren taugen einfach nichts. Im Beutler, sagten Sie vorhin? In welchem Verein? Ich muss mir, glaube ich, ein Notizbuch zutun. Er hat mich gefreut, Sie kennenzulernen. Möchten Sie vielleicht ein Poster meiner Mannschaft oder ein Pin des Vereins? Andererseits wäre ein Spanier später leichter nach Italien weiterzuverkaufen. Der Mann redete noch weiter, als ich die Tür hinter mir zumachte und ging. Der Tod des schönen Thomas war noch immer nicht aufgeklärt und meine Klientin wurde mir immer suspekter. Jeder andere Detektiv hätte von einem solchen Fall die Finger gelassen. Ich aber tat, was ich in solchen Situationen immer tue, mich in mein Schicksal fügen und weiter ermitteln. Zuerst aber kippte ich ein paar Gläser auf die Spesenrechnung meiner Klientin. Meine Klientin tat noch immer so, als könne sie keinen Mann vom Balkon stoßen. Ich blieb vorsichtig und riet ihr, endlich mit der ganzen Wahrheit herauszurücken. Ich war in Thomas verliebt. Und es stimmt auch, dass ich es mit der Zeit nicht mehr ertrug, dass er ständig neue Abenteuer suchte. Es tat entsetzlich weh. Aber ich hatte einfach nicht die Kraft, mich von ihm zu lösen. So hat schon manches Geständnis begonnen. Ich habe ihn nicht getötet. Ich hätte das nie tun können. Auch wenn ich manchmal fast so weit war. Ja, manchmal habe ich ihn gehasst. Oder vielleicht habe ich mich gehasst. Aber das kommt wohl auf dasselbe raus. Vielleicht will es Ihnen einfach nicht in den Kopf, dass der schöne Thomas im Vollsauf vom Balkon kippte. Nein, er ist ermordet worden, da bin ich ganz sicher. Ich habe eine Notiz gefunden, sie stammt von Thomas. Er hat manchmal Briefe geschrieben, die er nicht abschickte, um sich zu entspannen, hat er gesagt. Was steht auf dieser Notiz? Thomas hatte vor seinem Tod ein Verhältnis mit der Frau eines Mannes, mit dem nicht zu spaßen ist. Und wer ist dieser Mann? Von Bäreneck. Was denn? Dieser Unterweltbonze? Genau. Ich habe den Zettel erst gestern gefunden. Für Thomas muss das ein Triumph gewesen sein, diesem Schwein, wie er von Bäreneck nannte, die Frau auszuspannen. Das war Thomas' einzige Chance im Leben. So glaubte er wenigstens. Nur so konnte er den Bonzen, die er hasste, eins auswischen, indem er mit ihren Frauen schlief. Dann war der schöne Thomas also gar nicht so edel, wie Sie ihn sich erträumt haben. Edel? Thomas erscheint dadurch doch in einem ganz anderen Licht. Sie wollen ihn doch jetzt nicht als einen Robin Hood der Bettfedern verherrlichen, oder? Wieso nicht? Vielleicht war das seine Mission auf Erden. Ich wagte nicht, zu fragen, wie man zu solch einer schönen Mission kommen könne und wo man sich dafür bewerben konnte. Ich ließ meine Klientin mitten in dem von ihr geschaffenen Heiligenschein stehen und besuchte Herrn von Behreneck. Vor seiner Villa traf ich einen Mann, der ebenfalls eine Mission hatte, wenn auch eine weniger lustvolle als die des Robin Hood, der Schlafzimmer. Leise, Maloney. Das sind die Hunde des Hausherrn. Ganz scharfe Köter. Überwachen Sie etwa von Behreneck? Klar, Maloney. Wir bewachen ihn Tag und Nacht. Irgendwann werden wir ihm etwas anhängen können. Irgendwann. Aha. Und wie lange läuft diese Aktion schon? Seit 8 Jahren. Aber außer einer Geschwindigkeitsübertretung konnten wir ihm nichts nachweisen. Und in der Nacht, als Thomas Beutler starb? Wenn ich mich nicht irre, war er da einige Stunden nicht bewacht. Die beiden Polizisten, die ihn beschatten sollten, hatten beide Durchfall. Tragischer Fall. Von Behreneck erstattete danach Anzeige gegen Unbekannt, wegen Geruchsbelästigung. Ich wünschte dem Mann einen angenehmen Stuhlgang und suchte von Behreneck auf. Er ließ mich durch einen Angestellten abholen. Dieser filzte mich gründlich und führte mich dann an 5 Hunden, 2 Ferraris, einem Rolls-Royce und mehreren Videokameras vorbei ins Hausinnere. Von Behreneck saß in einem Raum, in dem man bequem 2 Tennisplätze hätte unterbringen können. Ich machte mich auf den Weg zu ihm und bemühte mich dabei immer schön in die Videokameras zu lächeln, die auch in diesem Raum herumhingen. Detektiv, sagten Sie, kann ich Ihnen in einem bestimmten Fall behilflich sein? Ja, Thomas Beutler. Ein kleines Geständnis würde genügen. Das könnte doch gegen mich verwendet werden, nicht wahr? Kaum. Meine Aussage genügt nicht als Beweismittel. Da haben Sie auch wieder recht. Was also möchten Sie wissen? Haben Sie ihn persönlich runtergestoßen? Wieso sollte ich ihm den Gefallen nicht tun? Gefallen, sagten Sie? Der schöne Thomas war ein Jammerlappen, als ich ihn aufsuchte. Er war besoffen und redete davon, dass ihn niemand liebe und dass er all die Weiber satt habe und so weiter. Als ich ihm sagte, dass ich gekommen sei, um ihn zu töten, lachte er nur und sagte, das sei ein guter Witz. Er habe nie den Mut gehabt, selber Schluss zu machen. Und das soll ich Ihnen glauben. Sie sind in Ordnung, Maloney. Ich mag Leute wie Sie, auch wenn Sie mich verachten. In einem nächsten Leben werde ich vielleicht genauso werden wie Sie. Manchmal stelle ich mir das so vor. Ich wünschte dem Kerl, dass er als Radieschen oder als Salatschleuder wiederkommen würde. Es dauerte eine Weile, bis ich sein Haus verlassen hatte. Draußen wartete ein Herr im Dienstanzug auf mich. Dem Kerl ist nichts nachzuweisen, Maloney. Nichts. Irrtum. Sie können ihn verhaften. Wegen Mordes an Thomas Beutler. Keine Scherze, Maloney. Leute wie von Behreneck sind ein Albtraum. Und über Albträume kann ich nicht lachen. Er hat gestanden. Er hat Beutler umgebracht. Sie müssen nur die Videobänder beschlagnahmen. Und wenn darauf kein Ton ist, lassen Sie es von den Lippen ablesen. Videobänder? Hat der Kerl sich etwa selber gefilmt bei dem Geständnis? Das ist genial, Maloney. Bevor Sie mich vor Begeisterung noch abküssen, möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass ich so etwas nicht mag. Schon gut, Maloney, schon gut. Ich werde sofort die Filme beschlagnahmen. Sofort! Das tat er dann auch. Doch als man die Bänder dem Untersuchungsrichter vorführte, sah man darauf einen führenden Verwaltungsbeamten, der sich irgendwo in einem Club mit ein paar Jungs vergnügte. Die Anklage wurde sogleich fallen gelassen und das Gelächter von Behrenecks soll, Gerüchten zufolge, noch die ganze darauffolgende Nacht über der Stadt zu hören gewesen sein. So geht das.